Hola, Carl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Super. Was macht das Spanisch? Das ist in Spanien. Nicht bei mir. Karl, müsste es nicht eigentlich Carlos heißen? Ja, eigentlich müsste es ja Carlos heißen, aber ich denke, ich heiße trotzdem Karl, weil ich aus Deutschland komme. 100 Tage Südamerika. Erwartungen zu 100% erfüllt? 80. 84,3, wenn wir uns sicher sind. Was hat dich am meisten überrascht? Was hat mich denn überrascht? Ah, es ist übrigens kalt hier. Viele denken ja aus Südamerika extrem heiß oder im Süden immer warm, aber weißt du, was ich schon gefroren habe? Na gut, Hose hat mehr gefroren. Südamerika, beschreib mal in drei Adjektiven. Drei Adjektive. Hoch, teilweise, kalt, teilweise, Regenwald. Ist das ein Adjektiv? Regenwäldisch, teilweise. Salsa, Vögel zwitschern oder Meeresrauschen. Wie klingt dein Südamerika? Ich denke, es ist dieses Vögel zwitschern zwischen diesen Meeresrauschen nach einer krassen Salsa-Party am Strand. Ja, das Gefühl. Mach mal vor. Da war noch ein Pferd im Hintergrund. Welches Klischee über Südamerika stimmt nicht? Was ich schon gesagt habe, das mit der Hitze. Und es sind nicht alle nur so emotional Larifari-Kram. Das stimmt auch nicht. Wen willst du unbedingt wiedersehen? Basio war eine spannende Person gewesen. Da würde mich dann interessieren, was er aus seinem Leben macht. Aber auch den Leuten, die wir bei den Fairhandelskooperativen getroffen haben, was die weitermachen. Zum Beispiel bei der Kakao-Geschichte, was macht Jonathan, was macht Adolfo, was macht Pablo. Da würde ich mich auch dauerhaft interessieren, wie sich die nächsten Monate, Jahre sich bei ihm entwickeln. Was hast du in 100 Tagen über dich gelernt? Über mich? Ich habe auch ganz schön viele Vorstellungen im Kopf, Stereotype, Rassismen und so. Und dann denke ich manchmal, krass, das muss ich vielleicht nochmal überarbeiten. Vielleicht ist es halt alles gar nicht so. Ich gedacht habe, über mich selber gelernt habe. Dass ich ganz schön viel aushalten kann auch. Ja. Und dass ich immer was zu arbeiten brauche. Was hast du in 100 Tagen über deine Reisepartnerin gelernt? Ja, die ist Hedonistin. Also wusste ich auch schon vorher, aber man erlernt dann quasi die Ausgestaltung dessen. Das ist so ein bisschen wie Ornithologie. Weißt du? Man weiß, dass es Vögel gibt, aber ich habe keinen Plan, welche Sorten und Arten es gibt. Weißt du? Aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, dann wird man ja nicht mehr nur von Vögeln sprechen, sondern man wird ja auch immer von dem Habichtartigen sprechen zum Beispiel. Was nervt an Südamerika? Jetzt gerade die Hitze, das Unbeständige auf jeden Fall. Und was ist mega geil? Ja, im Prinzip ist immer alles möglich. Ne? Man kann eigentlich alles irgendwie erreichen, irgendwie machen. Ich habe so das Eindruck, es gibt diese, ja, wenn man nur lang genug sucht oder das entsprechende Kleingeld hat, ich glaube, es ist sehr unbegrenzt, was die Möglichkeiten betrifft. Du hast eine Glaskugel. Was passiert da in den nächsten 100 Tagen? Wir kriegen Besuch. Wir werden mal zu dritt sein und darauf freue ich mich. Ich glaube, das wird nochmal eine Änderung geben. Außerdem werden wir wieder weiter nach Süden reisen und dann werden wir noch nach Bolivien kommen und viele krasse Länder sehen. Und glaube ich, das wird nochmal spannend. Außerdem kommen wir dann richtig weit in Süden irgendwann, hoffentlich. Ja, das wird nochmal interessant. Und sonst so? Und sonst so. Oh, ich hätte jetzt Bock auf was Süßes. Muchas gracias, Karl. De nada.